Kundgabe 2405a. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.07.1942. Erkenntnis. Wahrheit. Schulmäßiges Wissen. Erkenntnis ist das Wissen um den Zusammenhang alles dessen, was aus Gott hervorgegangen ist, um den Urzustand und die Bestimmung alles Wesenhaften, um das Wirken Gottes im Universum und um die Tätigkeit des Wesenhaften im geistigen Reich. So wie das Wissen der Wahrheit entspricht, steht der Mensch im Licht, da dies die Voraussetzung ist, dass der Mensch zur Erkenntnis kommt. Nur das Wissen um die reine Wahrheit kann den lichtvollen Zustand ergeben. Jeglicher Irrtum aber ist Schatten und Dunkelheit. Gott als die ewige Wahrheit und als die ewige Liebe will das Wesenhafte, das aus ihm hervorgegangen ist, zum Licht führen und es so nach in die Wahrheit leiten, was gleichbedeutend ist mit dem Zurückleiten aller von ihm einst ausgegangenen Kraft zu sich selbst, als der Urkraft, dem Ausgang alles Seins. Er will, dass sich dieses Wesenhafte ihm wieder anschließt, um es dadurch in einen unvorstellbar glückseligen Zustand zu versetzen. Der Zusammenschluss kann aber nur dann stattfinden, wenn das Wesen das Gleiche geworden ist, Wahrheit und Liebe, weil dies den Zustand der Vollkommenheit ausmacht und etwas Unvollkommenes sich nicht mit Gott zusammenschließen kann. Liebe und Wahrheit, eines ohne das andere ist nicht zu denken, so wie Gott ohne die Liebe oder ohne die Wahrheit nicht zu denken wäre. Will Gott nun die Menschen auf Erden zur Liebe erziehen, dann muss er sie auch unbedingt in die Wahrheit leiten. Er muss ihnen das Wissen erschließen und dieses Wissen von jeglichem Irrtum freihalten. Er muss das, was sich die Menschen an Wissen angeeignet haben, entschlacken vom Unwahren, ansonsten auch nicht die Liebe des Menschen Herz durchdringen kann, weil jeder Irrtum ein Hindernis ist für die göttliche Liebesausstrahlung, die das Herz des Menschen aufnehmen soll, um den göttlichen Liebesfunken zu vermehren. Wissen kann der Mensch stets und ständig entgegennehmen, denn es kann ihm solches auch menschlicherseits geboten werden. Die ewige Wahrheit aber kann nur von Gott den Menschen zugeführt werden, um nun zwar auch wieder von Mensch zu Mensch weitergeleitet zu werden. Jedoch wird niemals der Ursprung verleugnet werden können und das Wissen selbst wird für sich sprechen. Denn es sind Weisheiten, die sich menschlichem Wissen sonst entziehen und als Wahrheit empfunden werden von jedem Menschen, der sich zur Liebe zu gestalten sucht und die reine Wahrheit begehrt. Amen.